Erst als Jesus am Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers kam, um zu essen, beobachteten ihn die anderen Gäste genau. Zweiter, dort stand ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Dritter, Jesus fragte die Gesetzeslehrer und Pharisäer, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Vierter, sie schwiegen. Dann berührte Jesus den Mann, heilte ihn und schickte ihn weg. Fünfter, Jesus sagte zu ihnen, wenn euer Sohn oder euer Ochse am Sabbat in einen Brunnen fällt, würdet ihr ihn dann nicht sofort herausziehen? Sechster, sie konnten darauf keine Antwort geben. Siebter, Jesus erzählte den Gästen ein Gleichnis, weil er sah, wie sie sich die besten Plätze aussuchten. Achter, er sagte, wenn du zu einer Hochzeit eingeladen wirst, setz dich nicht auf den besten Platz, damit kein wichtigerer Gast als du eingeladen wurde. Neunter, sonst könnte der Gastgeber kommen und zu dir sagen, mach diesen Gast Platz. Dann müsstest du dich beschämt auf den letzten Platz setzen. Zehnter, wenn du eingeladen wirst, setz dich lieber auf den letzten Platz, damit der Gastgeber, wenn er kommt, zu dir sagt, Freund, rück weiter nach vorne. Dann wirst du vor allen anderen Gästen geehrt. Elfter, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Zwölfter, Jesus sagte zu seinem Gastgeber, wenn du ein Essen gibst, lade nicht deine Freunde, Brüder, Verwandten oder reichen Nachbarn ein, damit sie dich nicht wieder einladen und du so deine Belohnung erhältst. Dreizehnter, wenn du aber ein Festmahl gibst, lade stattdessen Arme, Menschen mit Behinderungen, Lahme und Blinde ein. Vierzehnter, dann wirst du glücklich sein, weil sie dir nicht zurückgeben können, denn Gott wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergelten. 15. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, glücklich ist, wer im Reich Gottes ist. 16. Jesus antwortete ihm, ein Mann bereitete ein großes Festmahl vor und lud viele Leute ein. 17. Zur Essenszeit schickte er seinen Diener los, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn alles ist jetzt bereit. 18. Aber alle begannen sofort, sich zu entschuldigen. Der Erste sagte zum Diener, ich habe ein Feld gekauft und muss es unbedingt ansehen. Bitte entschuldige mich. 19. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsenpaare gekauft und bin gerade dabei, sie zu prüfen. Bitte entschuldige mich. 20. Und noch ein anderer sagte, ich habe geheiratet, deshalb kann ich nicht kommen. 21. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn alles. Da wurde der Hausherr wütend und sagte zu seinem Diener, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und bring die Armen, Menschen mit Behinderungen, Blinden und Lahmen herein. 22. Der Diener sagte, Herr, ich habe getan, was du befohlen hast, aber es ist immer noch Platz. 23. Der Herr sagte zum Diener, geh hinaus auf die Landstraßen und zu den Zäunen und dränge die Leute herein, damit mein Haus voll wird. 24. Denn ich sage euch, keiner von den Männern, die zuerst eingeladen waren, wird mein Festmahl genießen. 25. Viele Menschen folgten Jesus, und er drehte sich um und sprach zu ihnen, 26. Wenn jemand zu mir kommt und nicht bereit ist, Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und sogar sein eigenes Leben weniger zu lieben als mich, kann er nicht mein Jünger sein. 27. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. 28. Denn wenn jemand von euch einen Turm bauen will, setzt er sich nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, um zu sehen, ob er genug Geld hat, um ihn fertigzustellen. 29. Sonst könnten ihn alle, die zusehen, verspotten, wenn er das Fundament gelegt hat, aber den Bau nicht beenden kann. 30. Sie würden sagen, dieser Mann hat angefangen zu bauen, konnte es aber nicht fertigstellen. 31. Oder welcher König, der in den Krieg ziehen will, um gegen einen anderen König zu kämpfen, setzt sich nicht zuerst hin und überlegt, ob er mit 10.000 Soldaten dem König begegnen kann, der mit 20.000 Soldaten gegen ihn zieht. 32. Wenn er aber nicht kann, schickt er eine Delegation, solange der andere König noch weit entfernt ist, und bittet um Frieden. 33. Genauso kann keiner von euch mein Jünger sein, der nicht alles aufgibt, was er besitzt. 34. Salz ist gut, aber wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit soll man es dann wieder salzig machen? 35. Es ist weder für den Boden noch für den Dünger nützlich. Man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der soll hören.